erzählt, sondern dass ich abmüht. Und dennoch erleben muss, dass immer weniger Menschen seiner Gemeinde zum Gottesdienst kommen, dass die Zahl der Eltern zunimmt, die ihre Kinder nicht mehr taufen lassen, dass der Glaube derer, für die er Verantwortung hat, von allen Richtungen her angefochten wird. Wenn er zwischen die Mühlsteine der Tatsachen gerät, dass auf der einen Seite seine Aufgaben unaufhörlich wachsen, andererseits aber mehr und mehr Menschen meinen, seinen Dienst gar nicht zu brauchen. Wie soll er sich angesichts solcher Gegentrends vor der Resignation retten können? Bleibt ihm etwas anderes übrig als der Rückzug in ein Ghetto? Soziologische Analysen und psychologische Methoden allein helfen ihm nichts. Ebenso wenig nützt die Feststellung, dass es anderswo noch schlimmer aussieht. Allein in der Gemeinschaft mit Christus, der für die vielen lebte, starb und auferstand und nun alle Zeit für uns eintritt, können wir Christen bestehen, was immer in seiner Nachfolge uns widerfährt. Der in Basel lebende Theologe Hans Urs von Balthasar führt in seiner Meditation Stellvertretung in diese Mitte des Christusmysteriums und erschließt von dort her den Sinn jeder Widerfahrnis im Leben derer, die der Herr in die Gemeinschaft mit seinem Wirken und Leiden hineinruft. Alles im christlichen Glauben hängt an den zwei kleinen Wörtchen pro nobis für uns, die der Quellgrund des christologischen Dogmas und damit aller anderen Glaubenssätze über Gott, über Kirche, über Christenleben sind. Sie sind der Ausdruck des großen Lichtes, das von der Erfahrung der Apostel mit dem auferstandenen Herrn auf sein Leiden, sein ganzes Leben zurückfiel. Und wenn dieses Wort die Sinnmitte der Existenz Jesu aufleuchten lässt, wie sollte es nicht auch die Sinnmitte all derer erhellen, die ihm nachzufolgen versuchen? Er war der Mensch für die anderen Menschen. Wie sollten wir im letzten, vielleicht verborgensten, etwas anderes sein? Er war der Einsamste, weil er der an alle zu Verteilende war. Wie sollte diese Einsamkeit nicht auch unerbittlich, wie die göttliche Liebe nun einmal ist, unser Leben zeichnen? Ob sich das erfahren lässt? Es ist wie das Kreuz Christi ein sehr verborgenes Geheimnis. Weit sichtbarer ist die Seite der scheinbaren Vergeblichkeit als die der geheimnisvollen Fruchtbarkeit christlichen Leidens. Tausende von Priestern stehen lebenslang und oft sterbensmüde an ihren Posten und warten vergeblich darauf, in der Kirche die Saat aufgehen zu sehen, die sie ausgestreut haben. Denn hier hat das Sprichwort recht, der eine sät, der andere erntet. Es gibt nun einmal in der Kirche Christi keine Möglichkeit, das Sterben in der apostolischen Arbeit und das Auferstehen der Frucht im Reiche Gottes von einem irdischen Standpunkt aus zu registrieren. Der nackte Glaube wird gerade hier am schwierigsten und doch entscheidendsten Punkt gefordert. Erfolg ist keiner der Namen Gottes, sagt ein jüdisches Sprichwort. Und Ignatius betet, gib mir zu spenden, ohne zu zählen. Damit wir nicht verzweifeln und aufgeben, schenkt Gott zuweilen Einzelnen einen Blick hinter den Vorhang. Solche können dann weitererzählen zur Stärkung der Brüder. Ich möchte in ein paar andeutenden Worten von dem berichten, was mir in den 27 Jahren, während ich mit einer begnadeten Frau arbeiten durfte, begegnet ist. Sie war Konvertitin, Ärztin, geistig kerngesund, aber von einem tollkühnen Mut beseelt, für Gott und sein Werk in der Welt alles, was sie besaß und was man aus ihr herausholen konnte, hinzugeben. Und Gott hat sie in einem furchtbaren Ernst wörtlich verstanden. Sie wurde eingeweiht in alle leiblichen und seelischen Schmerzen des Kreuzes, in die letzteren vor allem, die so schrecklich sind, dass man gern die äußersten körperlichen Schmerzen ertrüge, wenn einem nur die unerträgliche Gottverlassenheit genommen würde. Dieser Frau wurden immer wieder die Nöte der Kirche und der Welt gezeigt. Abständige, laue Priester, unzureichende, verlogene Beichten, Verdunkelungen des Glaubens unzähliger. Und der Anblick entflammte sie so sehr, dass sie sich bedingungslos zu allem anbot, was erfordert wäre, um zu helfen. Dann wurde sie in den geistigen Abgrund gestürzt, in das Loch, wie sie es nannte, oft Tage und Nächte, oft auch wochenlang. Das Leiden war so total, dass der Dabeistehende es nicht lindern, geschweige denn beheben, bloß irgendwie segnen konnte. Man musste ihr sagen, was für sie völlig sinnlos, ja verkehrt erscheint, ist sinnvoll und richtig, auch wenn sie davon jetzt gar nichts erfahren können. Lassen Sie Gott, der Ihnen jetzt als Lebendiger entschwunden ist, für das Ganze sorgen. Er hat es verursacht, er wird es unfehlbar auch zum Besten der Kirche lenken. Und wenn dann die Prüfung für einmal wieder vorbei war, wenn man vom tiefsten inneren Dunkel in ein überschwängliches Licht auftauchte, wenn man oft zu sehen bekam, dass jene, für die man litt, das Haupt zu Gott erhoben, wie geknickte Blumen nach einem Regen, dass dieser Beichtende, der das Wort nicht herausgebracht hatte, es schließlich doch sagte, dass ein Leidender oder Sterbender, der gegen das Schicksal rebellierte, sich in Gottes Hände übergeben hat, ja, dann war die erste Reaktion die, wenn es wirklich nützt, dann, o Gott, mehr, noch mehr. Und es konnte sein, dass Gott diese Bitte sogleich oder doch sehr bald wieder erhörte. Sie werden sagen, das ist eine Ausnahme. Ja und nein. Ja, sofern hier eine Intensität und Unmittelbarkeit der Kreuzeserfahrung und dann auch zuweilen, nicht immer, eine direkte Auferstehungserfahrung geschenkt wurde, die den Christen meist nicht zuteil wird. Nein, aber sofern die Anteilnahme an beidem, also die Stellvertretung, zum wesentlichen Beruf des Christen gehört. Und natürlich des Priesters und der Ordensleute an erster Stelle. Ich könnte noch von anderen Fällen erzählen, in denen der Schleier oft halb gelüftet wurde. Von einem großen Theologen zum Beispiel, der lebenslänglich an der Geißelseile zu stehen und wohlgezielte und ungerechte Schläge einzustecken hatte für seinen verfallenen Orden, den er heiß liebte, für die Kirche, der er sein Leben gerne opferte. Und unzählige Menschen konnten beobachten und erleben, wie von seinem Leiden, seinem ganzen Lebenswerk der Segen Gottes ausstrahlte. Es geht nur darum, dass man richtig hinhält, vor den Hieben nicht kneift, sich innerlich nicht dagegen abschirmt, sich wirklich mit seiner ganzen Leidensfähigkeit treffen lässt. Ich könnte Ihnen auch von solchen erzählen, bei denen das Experiment Gottes misslang, ganz oder teilweise, weil sie seiner Sache nicht voll hingegeben waren, sondern mehr an sich selber, an ihr Leiden, an ihre Wirkung dachten als an ihn. Dann wird die Fruchtbarkeit der Stellvertretung gefährdet. Einer von ihnen, auch er ein berühmter Theologe, verhaspelte sich, statt schlicht das Kreuz auf sich zu nehmen, in eine komplizierte Kreuzestheologie. Der andere, ein Dichter, zog sich in eine allgemeine, tragische Lebensauffassung zurück. und bei beiden konnte man deutlich beobachten, wie eine groß angelegte Sendung, die für die Kirche vieles erhoffen ließ, verkümmerte und die Frucht nicht trug, die man von ihr erwarten durfte. Es liegt mir fern, über irgendeinen Menschen richten zu wollen, aber man kann sich doch auch nicht Lehren verschließen, die der Heilige Geist einem in so deutlichem Anschauungsunterricht einprägt. Gezeigt wird einem solches, damit wir, wie Paulus in Philippern sagt, unser Heil zugleich in Furcht und Zittern und in einer vollkommen selbstlosen Freude wirken. Der Gedanke der Stellvertretung, so sagten wir anfangs, steht im Herzpunkt des christlichen Dogmas. Er gehört zentral zur Offenbarung der absoluten Liebe Gottes, der seinen einzig geliebten Sohn für die Welt dahingibt, damit nach seinem Willen alle gerettet werden. Aber jedes Dogma hat irgendeine Vorschattung im natürlichen Bereich, sodass wir daran eine Art Stützpunkt haben, von dem aus wir den Glaubensakt leisten können. Stellvertretung ist das Alltäglichste. Ein Junge muss heute einkaufen gehen, weil die Mutter krank ist. Vielleicht nimmt dieser Junge auch in der Schule eine Strafe entgegen, die eigentlich seinem Freund, der schuldig war, gegolten hätte. Ein paar Menschen setzen ein Zeichen, zum Beispiel einen Hungerstreik, weil sie sich solidarisch wissen mit irgendwelchen fernen Kameraden, denen ihrer Meinung nach schweres Unrecht geschieht. In der griechischen Tragödie gibt es immer wieder Helden, die sich für ihre Vaterstadt, ihr Vaterland opfern und in der römischen Geschichte desgleichen. Im Buddhismus gibt es die Idee, dass der Buddha aus Mitleid mit der leidenden Kreatur so lange auf den Eintritt in die vollkommene Erlösung verzichtet, als noch Leiden in der Welt bestehen. Auf allen Ebenen der privaten, öffentlichen, politischen, religiösen findet der Mensch sich bereit, zugunsten anderer auf seine Wohlfahrt, ja, vielleicht auf sein Leben oder auf sein Heil zu verzichten. Schiller hat diesen Urtrieb der Großmut in seiner Bürgschaft ergreifenden Ausdruck verliehen. Das ist der menschliche Ausgangspunkt, das Vorverständnis. Wo Christus und mit ihm das christliche Leben auf den Plan tritt, kommt natürlich etwas Neues hinzu. Denn Christus offenbart nicht bloß den Höhepunkt der Humanität, sondern enthüllt das verborgene Herz Gottes. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die Pharisäer bei sich, wie kann der so reden, er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Sie haben recht, Gott allein. Aber so, dass er zugleich diese Sünden übernimmt und für sie büßt. Denn von außen her kann das Innerste des Menschen nicht geändert werden. Soweit hätte Kant recht. Also muss das Unfassliche geschehen, dass der Sohn Gottes mich und dich und jeden mit unserem innersten Gewissen in sich einbergen kann, dass er Kraft seiner hypostatischen Union Raum in sich hat, für die gesamte Menschennatur und jede Person, die an dieser Natur teilhat, und durch das Tragen unserer Schuld für uns eine Wandlung unseres Verhältnisses zu Gott an einer Stelle zu schaffen vermag, wo wir selber mit unserer gefesselten Freiheit, unserer sündigen Verbohrtheit dazu unfähig sind. Er dringt in das Haus des Starken ein, legt ihn in Fesseln und raubt ihm seine Habe, und die sind wir. Wir brauchen hier das schwierige Problem nicht zu lösen, wie viel er hier ohne uns zu tun vermag und wie viel nur mit unserer Einwilligung. Das Problem zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Dogma ist, dass die Rechtfertigung als objektives Geschehen ohne unsere vorgängige Einwilligung geschieht Er starb für uns, als wir noch Sünder waren. Er löste unsere Fesseln objektiv. Die Frage, ob wir daraufhin als Befreite uns bewegen oder weiterhin tun wollen, als seien wir noch gebunden, die steht hier nicht an. Wohl aber gilt es zu bedenken, dass alle Geheimnisse des Lebens und Wirkens Christi in irgendeiner Weise an die Christen verschenkt sind. Sie haben an allen seinen Schätzen und Privilegien Anteil. Sie können Sünden vergeben. Sie können mitgekreuzigt werden, mit auferstehen, am jüngsten Tage mitrichten, der ewigen Seligkeit des Sohnes mitteilhaft werden. Wie sollten Sie also nicht teilhaben am Hauptakt der Erlösung, an der Möglichkeit, die Sünder still zu vertreten? Natürlich in dem Maße wirksamer, als sie von ihren eigenen Sünden befreit, zu einem Mittragen des Kreuzes und seiner Einsamkeit geeignet und bereit werden. Ist das nicht überhaupt der zentrale Sinn der Kirche in der Welt? Sie ist nicht letztlich für sich selbst da, sondern mit Christus zusammen als sein Leib und seine Braut, Sacramentum Mundi, heilswirken, stellvertretend für die Welt. Das ist freilich eine erhabene Aussage, doch wird sie im Bewusstsein der Christen selbst, der Priester leider selten konkret. Die Kirche, das sind wir, jeder Einzelne, wir Priester zumal, die wir in unserem ganzen Dasein Kirche zu repräsentieren haben. Dabei ist entscheidend, dass Christus die Welt nicht primär durch Aktionen und durch Predigen, sondern durch sein Leiden erlöst hat. Natürlich dürfen wir dieses Leiden nicht von seinem öffentlichen Leben isolieren, aber der Mut und die Provokation seiner Worte und Taten, die zur Verurteilung führten, sind ja schon Auftakt zum letzten Akt des Dramas. Schon von der Bergpredigt an riskiert er ganz bewusst sein Leben. Ja, weiß er, wie jüngst Heinz Schürmann überzeugend gezeigt hat, worauf sein ganzes irdisches Unternehmen hinauslaufen wird. Irgendwo lebt er vom ersten Schritt an auf irdisch verlorenem Posten. Und er steht nicht an, den Seinen das Gleiche zuzumuten. Er schickt sie hinaus wie Lämmer unter die Wölfe. Man muss das Bild wieder einmal wörtlich nehmen und man sollte auch die verborgene göttliche Ironie in den Worten hören: Es ist für den Jünger schon genug zu sein wie der Meister und für den Knecht zu sein wie der Herr. Von den Jüngern hat dies Paulus am klarsten verstanden und ausgedrückt. Er versteht sein Christusleiden durchwegs als stellvertretend für die Gemeinden, für die Kirche, für die Welt. Er leidet Geburtswehen für die Galater. Er ist um der Korinther willen als ein Narr angesehen, verachtet, auf den letzten Platz gestellt, als Kehricht der Welt geachtet. Er ist ständig der Macht des Todes ausgeliefert, damit in ihnen das Leben wirksam sein kann. Der frühen Mönchstheologie, die man oft zu Unrecht heilsindividualistisch nennt, war dieser Gedanke durchaus gegenwärtig. Schon bei Origenes hat der für die Kirche Verantwortliche zu leiden, jene Schlachten gegen die dunklen Mächte stellvertretend zu schlagen, von denen der Epheserbrief spricht. Antonius führt es in der Einsamkeit der Wüste buchstäblich aus. Basilius weiß darum. Und das kontemplative Mönchtum, gerade auch in seinen extremen byzantinischen Formen, in den Einsiedeleien des Athos, hat ein lebendiges Bewusstsein dafür, dass der Einzelne, der sich bis zur Anschauung des göttlichen Lichtes hindurch gereinigt hat, von seiner Stelle aus die um ihn liegende dunkle Welt mit eben diesem Licht bestrahlt. Bekanntlich hat uns insbesondere das russische Christentum, etwa in den Gestalten von Leskow und Dostojewski, aber auch Solzhenitsyn, anschaulich das Stellvertretungsamt zumal des leidenden Menschen nahegebracht. Im Westen könnte der Gedanke durchaus auch aufgezeigt werden, aber er wird durch die aktivistische Hektik und die auch in der Kirche eindringende Erfolgsideologie mehr und mehr verschüttet, trotz Auschwitz, dessen Name hier für 100 andere steht. Wir dürfen das biblische und kirchengeschichtliche Gedächtnis nicht verlieren, wenn wir uns heute zunehmend in Situationen sehen, die nur durch den Gedanken der Stellvertretung oder, was das Gleiche ist, den Gedanken der Gemeinschaft der Heiligen bewältigt werden können. Gemeinschaft der Heiligen geht vom Kreuz aus, vom vergossenen Blut und zerrissenen Leib. Gemeinschaft der Heiligen ist keine empirische, psychologisch erfassbare und stärkende Gemeinschaft, sondern Einsamkeit und Leiden für den Aufbau der Gemeinschaft. Man kann vielleicht sagen, dies sei eine Grenzsituation, aber vermutlich sind alle wesentlichen Situationen des Christen Grenzsituationen, Öffnungen, in denen etwas mehr als Menschliches in die menschlichen Lebensräume einsickert. Unsere Kirchenzeit enthüllt mehr und mehr diese normalen Grenzsituationen, ob wir ausdrücklich daran denken, etwa an die Lage der Christen in Russland, in der Tschechei, in Albanien, oder den Gedanken verdrängen und dafür nur eine dumpfe Angst vor dem möglicherweise Kommenden verspüren. Eine Kirche, die vor die Gerichte geschleppt wird, um mit Wort und Blut für ihren Glauben zu zeugen, steht in ihrer Normalsituation. Der Doppelsinn des Wortes Zeugen wird dabei offenbar. Offen bezeugen, ob mit oder ohne Angst, ist nebensächlich, heißt im Verborgenen zeugen, fruchtbar sein. Jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt der Vater, damit sie noch mehr Frucht bringt. Was sollen wir tun? Vor allem uns nicht verweigern, die Reinigung Gottes an uns geschehen lassen. Uns dort, wo es einsam, vergeblich, sinnlos zu werden scheint, nicht nach der weltlichen Wertskala urteilen und entsprechend verzagen, verbittern, kauzig und unsozial werden. Denn gerade dann öffnet sich für uns die große christliche Chance, die eucharistische Lebensform Christi von unserem Leben Besitz ergreifen zu lassen. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Auch wenn dieses Umsonst notwendigerweise die Form der Vergeblichkeit annimmt. Die Worte bringen es an den Tag. Vergeblich kommt von vergeben, verschenken. Und zwar so, dass man nichts Sichtbares damit ausrichtet und nichts dafür zurückbekommt. Aber das gerade will ja der Herr. Wer dir das Deinige nimmt, dem fordere es nicht zurück. Auch die Sünder leihen einander, aber um das Gleiche dafür zurückzuerhalten. Tut Gutes, ohne etwas zurückzuerhalten, dann werdet ihr Kinder des Allerhöchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid also barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.